Die nächsten 10 Monate lang arbeitete ich für Tempo. Sogar ein Blinder konnte sehen, dass wir dabei waren, den Krieg in Vietnam zu verlieren. Aber die Leute wissen manchmal einfach nicht, wann Schluss ist. Und das bringt mich wieder zu Elgin, dem Privatgelehrten. Als ich bei Tempo anfing, waren wir zu viert, dann zu sechst, dann nur zu dritt und dann wieder zu sechst. In Zeitarbeitsfirmen herrscht eine hohe Fluktuation. Bei uns waren es alles Frauen, bis auf Pearson. Ein Schluck Wasser mit Schummelscheitel und mit einem Hautausschlag um Nase und Mundwinkel, der wie trockene Spucke aussah. Pearson war bereits dort, als ich anfing, und er war immer noch dort, als ich wieder aufhörte. Wenn er in Form war, schaffte er vielleicht 60 Wörter pro Minute. »Sachte, sachte«, sagte er, wenn man zu schnell diktierte. Das weiß ich, weil wir uns manchmal die Zeit mit Wettschreiben vertrieben, wenn Flaute war. 2 Minuten Fernsehwerbung, Spülmittel, Zahnpasta, Küchenrolle, was die Frau, die tagsüber fernsieht, ebenso kauft. Ich war immer der Schnellste. Nach einer Weile machte Pearson nicht mehr mit und nannte es ein kindisches Spiel. Warum ihn Mrs. Frobisher nicht vor die Tür gesetzt hat, kann ich mir nicht erklären. Miteinander gevögelt oder so haben die beiden jedenfalls nicht. Wahrscheinlich hat sie ihn übersehen, wie einen Stapel Weihnachtskarten, der am Valentinstag immer noch auf dem Beistelltisch im Flur liegt. Pearson konnte mich nicht leiden. Mir ging er einfach nur am Arsch vorbei. Aber so war ich 71 und 72 eben drauf. Doch durch ihn kam ich auf Elgin. Sozusagen. Nicht, dass Pearson es darauf angelegt hätte. Wir kamen gegen 8:30 ins Büro in der Exchange Street, saßen im Hinterzimmer, tranken Kaffee, aßen Donuts und vertrieben uns die Zeit mit Lesen oder mit dem kleinen tragbaren Fernsehgerät. Manchmal stenografierten wir um die Wette. Pearson las stets im Press Herald, von dem normalerweise immer ein paar Ausgaben herumlagen, kommentierte flüsternd die Zeitungsartikel und kratzte an seinem Hautausschlag, dass es Schuppen schneite. Bei einem ganz normalen Auftrag schickte Mrs. Frobisher Anne oder Diane oder Stella los. Wenn jemand bei Gericht krank wurde, übernahm meistens ich. Ich musste eine Stenomaske tragen und die Bedienung des Maschinenstenografen lernen, aber das war schon okay. Gelegentlich nahm ich an sehr wichtigen Sitzungen teil, bei denen keine Aufzeichnungsgeräte erlaubt waren. Dann war ich allein auf mich und meinen Stenoblock gestellt. Von allen Einsätzen gefielen mir die noch am besten. Manchmal musste ich am Sitzungsende die Mitschrift transkribieren und den Block abgeben. Auch das war okay. Manchmal bekam ich sogar Trinkgeld. Wenn Pearson einen Teil der Zeitung fertig gelesen hatte, warf er ihn auf den Boden. Diane schimpfte deshalb eines Tages mit ihm für die Schlamperei, woraufhin Pearson meinte, wenn ihr das nicht gefällt, könne sie die Zeitung gern zusammenrollen und sich in den Hintern schieben. 1-2 Wochen später kündigte sie. Manchmal hob ich die Zeitungsteile auf, die Pearson fallen gelassen hatte, und blätterte darin. Wenn es nichts zu tun gab, wurde es in der Arrestzelle, wie wir das Hinterzimmer im Scherz nannten, schnell langweilig. Die Game-Shows und Talkshows waren dummes Zeug, daher hatte ich immer ein Taschenbuch dabei. Doch eines Tages, an dem Tag, wo ich zum ersten Mal mit Elgin in Berührung kam, auch wenn ich da seinen Namen noch nicht erfuhr, weil der nicht in der Stellenanzeige stand, konnte mich das Buch, das ich gerade las, nicht fesseln. Es war ein Buch über den Krieg von einem, der keine Ahnung vom Krieg hatte. Ich hob den Teil mit den Kleinanzeigen vom Boden auf, Gebrauchtwagen von Privat auf der einen und Stellenangebote auf der anderen Seite. Ich überflog die letztere. Nur zum Zeitvertreib, nicht etwa, weil ich mit Tempo unzufrieden und auf der Suche nach einem anderen Job gewesen wäre. Und da fiel mir das fettgedruckte Wort Privatgelehrter ins Auge und das Wort phlegmatisch, das man in Kleinanzeigen ja eher selten findet. Privatgelehrter sucht Assistenten für Versuchsreihe, Stenografiekenntnisse mindestens 60 bis 80 Wörter pro Minute Voraussetzung, exzellente Bezahlung bei exzellenten Referenzen, weitere Anforderungen, Diskretion und phlegmatisches Naturell. Darunter stand eine Telefonnummer. Aus Neugier, wer wohl Interesse an einem phlegmatischen Assistenten haben könnte, rief ich an. Nur so, zum Zeitvertreib. Das war an einem Donnerstagnachmittag. Am Samstag fuhr ich mit meinem gebrauchten Forty etwa 70 Meilen nach Castle Rock und dort die Lake Road entlang, bis sie am Ufer vom Dark Score Lake endete. Die Auffahrt hinter dem Tor führte zu einem großen Haus, dahinter stand noch ein kleines, wo ich so lange wohnen sollte, wie ich in Diensten des Privatgelehrten stand. Vor dem Haupthaus, nicht gerade eine Villa, aber doch nah dran, parkten ein VW Käfer und ein Mercedes. Der Käfer, der dem Nummernschild nach in Maine zugelassen war, hatte einen Blumenaufkleber auf dem Tankdeckel und einen weiteren am Heck, auf dem Peace stand. Ich vermutete zutreffend, dass der Mercedes, dem Kennzeichen nach aus Massachusetts, dem Privatgelehrten gehörte. Bis heute weiß ich nicht, woher Elgin so viel Geld hatte. Wahrscheinlich spricht man als Privatgelehrter nicht über solche Dinge. Ich vermutete, dass er es geerbt hatte. Bis auf seine Privatgelehrtheit ging er meines Wissens nämlich keine Arbeit nach. Und außerdem bezeichnete er die Beinah-Villa als seine Sommerresidenz.